Im nächsten Dialog informiert sich eine Frau über das Angebot eines Hotels für ein Wellnesswochenende. Hören Sie das Telefongespräch. Hotel Sonne, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Schreiber. Ich interessiere mich für ein Wochenende in Ihrem Hotel und hätte gerne ein paar Infos. Gerne. Wie viel kosten denn 2 Nächte für 2 Personen von Freitag bis Sonntag? Möchten Sie Vollpension oder Halbpension? Halbpension, also nur Frühstück und Abendessen. Tagsüber machen wir einen Skikurs. Halbpension bieten wir ab 105 € pro Nacht im Doppelzimmer an. Und für 8 € können Sie zusätzlich ein Lunchpaket bekommen. Ah ja. Und welche Fitness- und Freizeitangebote haben Sie? Es gibt einen Fitnessraum mit Fitnessgeräten und einem Laufband. Außerdem bieten wir Kurse an. Yoga, Pilates, Bodystyling. Ende Januar gibt es sogar ein Spezialangebot. Eine gratis Aromamassage mit Duftöl Ihrer Wahl. Und dann können Sie auch spezielle Anwendungen wie Fango-Packungen oder eine Schokoladenmassage buchen. Oh, das hört sich interessant an. Ist am letzten Januarwochenende noch etwas frei? Ja, am besten buchen Sie direkt über unsere Website oder schreiben eine Mail. Das mache ich. Vielen Dank erstmal. Auf Wiederhören.